Das Ohr des Malchus ist meine Lebensgeschichte und will also nichts anderes als beweisen, dass ich, der ich sowohl im Ersten Weltkrieg als Soldat, als Revolutionär in Berlin und München, als Spanienkämpfer und in einer kurzen Epoche mit einer Sympathie für Sowjetrussland geglaubt habe, dass man mit Gewalt die Welt ändern kann, aber, sagen wir, auf der Höhe meines Lebens das Wort gehört habe, das von Jesus dem Apostel Petrus gesagt worden ist, nämlich, wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Regler war kein Taktiker, der war kein Parteipferd, ja, der sozusagen in blindem Gehorsam alles mitgemacht hat, wie es ja Leute gibt, die das gemacht haben damals. Regler war sozusagen ein Herzenssozialist, ein Herzenskommunist. Ja. Regler ist Zeit seines Lebens ein engagierter Schriftsteller gewesen. Also jegliches Schreiben von ihm ist immer auch mit dem Denken oder dem Anspruch, auch sich zu engagieren, sich einzumischen, geschrieben worden. Herzasthma des Exils. Das Drama des Renegaten Gustav Regler. Feature von Christoph Vormweg. Und wir sind uns beide Seiten darüber ganz klar geworden. Jeder Kampf unserer Völker gegeneinander würde nur anderen einen Nutzen abwerfen. August 1939. Adolf Hitler erläutert dem Parteivolk den deutsch-sowjetischen Nicht-Angriffspakt. Wir haben uns daher entschlossen, einen Pakt abzuschließen, der zwischen uns beiden für alle Zukunft jede Gewaltanwendung ausschließt. Und der vor allem sicherstellt, dass sich die Kräfte dieser beiden großen, gewaltigen Staaten nicht miteinander oder gegeneinander verbrauchen. Denn Russland und Deutschland haben im Weltkrieg gegeneinander gekämpft. Und beide waren letzten Endes die Leidtragenden. Ein zweites Mal soll und wird das nicht mehr passieren. Der allmächtige Mann in Moskau, Josef Stalin, macht also gemeinsame Sache mit dem Hauptfeind der Kommunisten, dem Naziführer Adolf Hitler. Zu den Schockierten gehört Gustav Regler, NS-Staatsfeind Nummer 19 im Pariser Exil. Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Polen am 1. September 1939 erklärt Frankreich Deutschland den Krieg. Männer des Deutschen Reiches genießen von da an in Frankreich kein Asylrecht mehr, selbst dann nicht, wenn sie, wie Regler, als Gegner des Naziregimes ausgebürgert worden sind. Alle Emigranten mit deutschen Wurzeln werden in Sammellagern interniert. Regler im gefürchteten Camp de Vernet in den Pyrenäen. Vernet war ein gespenstischer Friedhof. Die Baracken standen wie Riesensärge in der Ebene. Und als ob ihr Inhalt pestkrank sei, war ringsum die Erde kahl gefressen. Und Stacheldrähte hielten die Natur ab, sich an die gefährlichen Totenkisten heranzumachen. Der Wind pfiff von den Schneebergen. Immer mehr Ratten flüchteten in unser dünnes Stroh vor dem tödlichen Frost. Gustav Regler lässt seine Kontakte aus der Zeit des Spanischen Bürgerkriegs spielen. Dort hat er gegen die Faschisten unter General Franco gekämpft, auf Seiten der internationalen Brigaden. Sein damaliger Mitstreiter, der berühmte amerikanische Schriftsteller Ernest Hemingway, setzt sich für seine Befreiung aus dem französischen Internierungslager ein. Auch die Ehefrau des US-Präsidenten Eleanor Roosevelt wird aktiv. Im Mai 1940 darf Regler mit seiner Lebensgefährtin Marie-Louise Vogeler, genannt Mieke, in die USA ausreisen. Dort beginnt er, Tagebuch zu führen. New York, 9. Juni 1940. Rache an Frankreich, das meine Liebe zurückstieß? Nein, dieses bisschen Stacheldraht riss nicht so tief. Apokalyptische Ideen? Die Welt muss durchgepeitscht werden vom Antichrist. Die alte Welt muss ihr schlechtes Blut ausströmen. Hart muss der Sieg werden, wenn er Sinn haben soll. Angst für Deutschland, das nach Niederlage mit Zerstückelung bedroht ist. Mir ist dieses Land so fern. Warum mich sorgen um es, da ich nie zurück will? Aus dem Führerhauptquartier gab das Oberkommando der Wehrmacht folgende Sondermeldung bekannt. Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt. Die Einnahme von Paris durch die nationalsozialistische Wehrmacht kündet aller Welt die Unvergleichlichkeit des deutschen Waffenruhms. Wenig später plündert die Gestapo Gustav Reglers Wohnung in Montrouge vor den Toren von Paris. Korrespondenzen, Manuskripte und Tagebücher werden nach Berlin befördert, um dort ausgewertet zu werden. Auch seine Bibliothek verschwindet. Augenzeugen haben mir berichtet, dass auch meine noch blutbefleckte Uniform von dem beschlagnahmenden Gestapo-Offizier hasserfüllt verunreinigt wurde durch Urinieren in meinem Zimmer und dass dann die Mehrzahl der indischen Plastiken an Ort und Stelle zertrümmert wurde. In New York heiraten Gustav und Mieke nach 13 Jahren illegaler Harmonie, wie er später schreibt. Kennengelernt hat er die Tochter des Malers Heinrich Vogeler in der Künstlerkolonie von Worpswede 1928, im Jahr seines Eintritts in die Kommunistische Partei. In den USA erscheint Europa sehr fern. Doch das täuscht. Ein Flugzeug kreist über den Wolkenkratzern. Der erste Gedanke hier unten ist, dass es keine Bomben trägt und dass die Kinder hier noch nicht den ängstlichen Blick haben, wenn sie zum Himmel schauen. Dass alles bestimmt ist von diesem Gedanken? Nein, man muss es umgekehrt sagen. Wie kann nicht alles, das Leben, das Denken, das Atmen, die Stadt, seine Wagen, seine Menschen, seine Reichtümer, die Predigten des heutigen Sonntags, die Gespräche des Lunchs und des Whisky um 5 Uhr, bis zu den Träumen der Nacht, bedingt, gefärbt, durchzittert sein von dem, was zurzeit in Europa geschieht. Gibt es einen, der nicht wenigstens eine Sekunde an Paris gedacht hat, seit er aufstand und den Frieden des Sonntags um sich spürte? Kann irgendetwas leben, ohne zu denken, wie dort gestorben wird? Gustav Regler ist mit einem Visum für Mexiko angereist. Als Staatsbürger der Spanischen Republik, die General Franco mit Hilfe der deutschen Legion Condor gerade zerschlagen hat. Am liebsten würde er in den USA bleiben, allein schon wegen der viel besseren Kontaktmöglichkeiten zu Verlagen. Doch sein Ruf als Kommunist lässt das nicht zu. Regler muss sich klar werden, wo er steht. Wie weit reicht seine Wut über den Nicht-Angriffspakt zwischen Stalin und Hitler, den er als Verrat an kommunistischen Idealen empfindet? Wie sitzt das alles tief und frisst? Schreibt Regler in sein Tagebuch. Welche kalten Verbrecher sind diese Russen und diese Nazis? Sie behalten Recht und wir sterben an unserer idealistischen Passion. Also vor dem Hitler-Stalin-Pakt. Dr. Hermann Gethje, Universität Saarbrücken. Ist, wenn man seine Romane interpretiert, etwa Die Saat oder Das große Beispiel, sicher festzustellen, auch wenn diese Romane teilweise in der Conclusio noch als linientreu gelten können, dass eine gewisse Skepsis da ist, die sich unterscheidet von vorbehaltlos kommunistischen Romanen wie Im Kreuzfeuer oder Wasserbrot und blaue Bohnen, dass dort schon die Zweifel auftreten. Für Gustav Regler ist die Romanform ein Versuchslabor. Ein Test auch für die eigenen moralischen Ansprüche. Doch weiß er seine Zweifel gut zu verstecken. Interessant ist, dass er in seiner eigenen Publizistik da gar nichts aufscheinen lässt davon. Ja, da ist er sozusagen parteitreu bis zum August 39, bis zum Hitler-Stalin-Pakt. Ja, das ist für ihn sozusagen der Bruch gewesen, wo er ins Grübeln kam, wo er sich zurückgezogen hat, wo er nicht mehr einverstanden war, was da passiert. Dr. Ralf Schock, Mitherausgeber der Gustav Regler Werkausgabe, von der bis jetzt 11 der geplanten 15 Bände erschienen sind. Und das hängt natürlich auch mit seiner ganzen Persönlichkeitsstruktur zusammen. Er ist in die KP eingetreten, im Grunde, weil er eine Kirche suchte. Er hatte die eine Kirche, die katholische, verlassen und suchte eine neue. Er war sozusagen in gewisser Weise glaubenssüchtig. Er wollte Erlösung. Und das versprach die KP. Und als die Sowjetunion diesen Pakt mit dem gewaltigsten Feind der Menschheit und seinem persönlichen Feind geschlossen hat, brach für ihn eine Welt zusammen. Für viele gilt Gustav Regler als 150-prozentiger Parteigenosse. Die Schriftstellerkollegen Klaus Mann und Oskar Maria Graf bezeugen sogar einen gelegentlichen Hang zum Fanatismus. Und es existieren unrühmliche Stellungnahmen, etwa im Protokoll einer KP-Sitzung in der sowjetischen Hauptstadt vom 7. September 1936. Thema: Die Moskauer Schauprozesse gegen vermeintliche Abweichler. Regler soll dort geäußert haben: Ich darf sagen, dass ich es als ehrendes Vertrauen angesehen habe, dass ich zugezogen worden bin, um bei der Redaktion des deutschen Textes der Prozessberichte mit beizutragen. Als Gustav Regler am 18. September 1940 mit Mieke nach Mexiko reist, will er all das hinter sich lassen. Doch die Wirklichkeit holt ihn rasch wieder ein. Ich hörte von der Ermordung Trotzkis im Zug nach Mexiko 1940, dadurch, dass ich das Life-Magazin mir kaufte und in der besonders geschmackvollen Art der modernen Sensationszeitschriften dann den Leichnam von Trotzki gerade hineingeschoben gesehen habe ins Krematorium mit den nackten Füßen gegen mich. Ein ziemlicher Schock, denn obschon ich wusste, dass Trotzki auch von dem bolschewistischen Kaliber ist und ja auch die Gewalt bejaht hat und ich bestimmt mit ihm nicht zusammengekommen wäre, war mir die Tatsache, in ein Land zu kommen, in dem als erstes ein Leichnam mir präsentiert wird, eines Mannes, der von Kommunisten zur Strecke gebracht worden ist, keine gute Einleitung des Landes. Das Herzasthma des Exils beginnt, wie er später schreibt. Moskaus langer Arm droht rund um die Welt. Deshalb vertraut sich Regler in Mexiko nur wenigen an. Einer davon ist sein alter Freund Egon Erwin Kisch. 4. Dezember 1940. Nachmittags Kisch. Spricht von Rückweg für mich noch offen. Ich verkneife mir, dass ich nicht rückwärts, sondern vorwärts gehe. Dass nicht ich, sondern die anderen stehen blieben oder abwärts gingen. Es kommt das alte Argument: Man verlässt nicht das Bataillon, wenn es so von überall bedroht ist. Ich bitte endgültig, diese Militärterminologie aufzugeben. Im Ganzen ist Kisch menschlicher, offener, animiert durch Mexiko. Vielleicht verträgt sich die Freundschaft unter Vermeidung von nutzlosen Diskussionen. Am Tag darauf schreibt Regler: Ich will kein befreites Proletariat. Es ist frei nur, um den Physiaden einer Staatspolizei zuzustimmen. Lohnt nicht. Und du bist einer der ersten Erschossenen, Egon Erwin Kisch. Ich aber werde in einem der korrupten kapitalistischen Länder sitzen und Telegramme zu deiner Rettung organisieren. Er hat ja dann noch gezögert und gewartet, bis er diesen Bruch öffentlich gemacht hat, weil da hing ja so viel dran, da hingen Freundschaften dran, sehr persönliche, große Freundschaften mit Egon Erwin Kisch zum Beispiel oder mit Kurt Stern, die alle diesen Schwenk mitgemacht haben, mehr oder weniger unglücklich vermutlich. Und man muss ja auch sehen, dass Regler sehr von der Partei gefördert worden ist. Ralf Schock, Reglerforscher in Saarbrücken. Fast alle seine Bücher bis 1939 sind in Übersetzungen in der Sowjetunion erschienen. Seine Bücher sind in französischen Parteiverlagen erschienen, in französischen Übersetzungen. Also er war eine Art Aushängeschild der kommunistischen Bewegung und durch seine eher traditionelle Erzählweise sehr viel stärker in der Partei angesehen als etwa Brecht. Ja, mit dem konnte man nicht so viel anfangen wie mit Regler. Das heißt, er hat einen sozialen Aufstieg geschafft aus sehr einfachen dörflichen Strukturen in Merzig, Kleinstadt, katholisch, bigott, zu einem Autor, der Kontakt hatte mit André Gide, mit Malraux, mit Thomas Mann gab es eine Korrespondenz, er hat Albert Einstein besucht. Also mit den bedeutendsten Köpfen des Jahrhunderts. Und einen Teil dieser Karriere verdankt er natürlich der Kommunistischen Partei. Die exotischen Reize Mexikos lassen Gustav Regler nicht kalt. Doch die inneren Konflikte sind stärker. Auch mit Mieke kommt es zum Streit über sein letztes Manuskript, den Roman Juanita, der im spanischen Bürgerkrieg spielt. 31. Juli 1941. Am Morgen bricht Mieke plötzlich vor dem Spiegel aus, dass Juanita ein sinnloses Buch ist, weil es Spaniens hellen Kampf verdunkelt und der Welt sagen wird, dass Spanien nichts war als der Kampf zwischen zwei zynischen Polizeimächten. Ja, und alles andere war heller, in den Gebirgen verglühender Enthusiasmus, nutzloses Opfer, tragisches Symbol. Aber ist es nicht wert, das erkannt zu haben? Ich kann es ertragen, dass das Ergebnis solche traurige Philosophie ist. Denn es ist würdiger, klar zu sehen, als in Unklarheit weiter zu träumen. Gleichzeitig wächst der finanzielle Druck. Bisher zeigt kein Verlag Interesse an Juanita. Die US-Ausgabe seines ersten Romans über den spanischen Bürgerkrieg, The Great Crusade, deutscher Titel Das große Beispiel, verkauft sich trotz guter Kritiken schlecht. Regler muss dringend neue Projekte anstoßen. In der Luft die Sehnsucht nach einem neuen Buch, nach Wort, nach Schöpfung, nach dem einzig wahren Zustand. Auf dem Spaziergang zum Lavafeld, im warmen Abendnebel, beim Lächeln der Indio-Kinder, in der Bukolik der Ziegen, kleinen Hunde und der neben mir träumend schreitenden, blumensammelnden Mieke fühle ich, dass die neue Arbeit nah ist, und lese Rilke über Beethoven, um eine Musik in die Ohren zu bekommen. Es ist so wichtig, dass wir zu einer Literatur kommen, die zu den einfachsten Dingen zurückkehrt und hochpolitisch ist, ohne ein einziges Schlagwort zu verwenden. Das war 1941 im Herbst, da hat er auch im Tagebuch geschrieben, dass er jetzt mit einem autobiografischen Buch beginnt. Das war konzipiert als Briefe an seinen Sohn, der in Nazi-Deutschland lebte. Aber man merkt natürlich, dass diese Briefe nicht direkt jetzt an den Sohn geschrieben sind, sondern dass das natürlich auch fingierte Briefe sind. Hermann Gethje. Von ihm erschien 2012 die Studie »Leben und Leben schreiben«, Gustav Reglers autobiografische Schriften. Es ist ein Adressat, der eigentlich die ganze deutsche Jugend darstellt. Und es ist natürlich aber auch für Regler dieser, wie ich sage, implizite Adressat, dass er gewissermaßen seine Autobiografie aus einer appellativen Situation heraus schreiben kann. Also im Schreiben über sich selber auch an andere schreibt. Das ist, glaube ich, so ein typisches Muster bei Regler, was auch seiner Extrovertiertheit irgendwo entspricht, dass er eigentlich immer dieses Mitteilende haben möchte. Mein lieber gefangener Sohn. Nun, es ist sicher, dass du schon diese Anrede nicht liebst. Du willst nicht gefangen sein. Du bist im freien Deutschland, das nie größer war als jetzt in diesem Spätherbst 1941. So die ersten Zeilen von Gustav Reglers Roman »Sohn aus Niemandsland«. Flüsse sind voll Menschenblut. Städte sinken zusammen unter Bomben, wie von einem inneren Erdbeben geschüttelt. Über die Straßen aller Länder Europas zieht ein Volk nach dem anderen ins Elend. Im Kinderwagen schleppen Hunderttausende die letzte ärmliche Habe, das glaslose Familienbild, die Schulhefte der Tochter, eine zerrissene Matratze. Aber Deutschland ist groß. Seine uniformierten Söhne sitzen in den Kabaretts von Paris. Sie bewachen das Königspalais in Brüssel. Sie treiben ein die Herden Dänemarks und die Heringsschwärme der Fjords. Sie gebieten über die Drehbänke der Skoda-Werke und die Kohlenschächte von Polen. Sie lassen das Holz der serbischen Wälder schlagen und reiten die Pferde der Pusta. Sie peitschen mit ihren Bomben die Städte von Schottland bis zum Schwarzen Meer. Und da nenne ich einen Sohn dieses Landes einen Gefangenen? Es war etwas zu leicht hingeschrieben, mein Sohn. Lass mich dir klarlegen, was ich meine. In manchen Augenblicken, wenn ich in den Wäldern am Fuß dieser amerikanischen Vulkane mich ergehe und deutsche Gedichte lese oder den Indios zuhöre, die mir Geistergeschichten erzählen und so hundertmal menschlicher sind als alle eure durch Brand und Trümmer vorrückenden Kompanien, dann fürchte ich, dass wir uns nicht mehr verstehen. Bei der Arbeit am Roman kommen Regler immer wieder Zweifel an sich selbst. Er muss erkennen, dass er als Kommunist genauso siegen wollte wie die Nazis 1933. Selbstanklagen wie die folgende streicht er. Vielleicht ist das unsere größte Schwäche, dass wir unserem Gefühl misstrauen, wenn wir Hunderttausende in der Verehrung sehen. Wir töten den Zweifel und machen uns gleich der gedankenlosen Masse. Irgendein Teufel gibt uns ein, es wäre Eitelkeit, ein eigenes Urteil zu haben. Wir wollen nicht beiseite stehen und es verführt uns, mit einzustimmen in den mächtigen Chor. Oh, das Gefühl, unterzutauchen, der Rausch, sich selbst aufzugeben, die Befreiung von der Bürde der Verantwortung. Man wird nicht mehr gewahr, dass es würdiger wäre, ein einfaches eigenes Maß zu erfüllen. Sobald die erste Version seines Romans »Sohn aus Niemandsland« steht, schreibt Gustav Regler an Ralph Bates, wie er, selbst Schriftsteller, Ex-Offizier der Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg und seit 1939 auf Distanz zur Kommunistischen Partei. Im Augenblick mag es nicht erlaubt sein, die Wahrheit zu sagen. Der Neostalinismus einiger Bourgeois und Liberaler mit Minderwertigkeitskomplexen wird jedes Buch behindern, das die Wahrheit sagt, nicht nur über das Monster Hitler, sondern auch über die anderen Diktatoren. Ich werde mich mein Leben lang von Parteien fernhalten und gehorche nie mehr Schlagworten. Ich sympathisiere mit deinem Kampf von ganzem Herzen. Eine andere Sache ist, dass ich glaube, dass wir die Irrtümer der Vergangenheit der Jugend berichten sollten, um neue Irrtümer zu verhindern. So schrieb ich mein Leben auf, oder dasjenige der letzten 10 Jahre und widerstand Verzweiflung und Müdigkeit. Das Buch ist stark im Glauben. Sohn aus Niemandsland, in dem Roman erzählt Gustav Regler seinen Werdegang als Verfolgter des Naziregimes, als kommunistischer Kämpfer für eine gerechtere Welt, der in seinem Idealismus betrogen wird. Sein Schlussappell an den Sohn: Lieber Dieter, ich schrieb dir, dass die Zeit drängt. Ich schrieb dir, weil ich besessen bin von der Vorstellung, dass man dich und deine Generation von der Bitterkeit bewahren sollte, die euch das ganze Leben vergällen muss, wenn ihr euch nicht rechtzeitig besinnt. Ich weiß, es ist keine leichte Aufgabe. Hört auf, für andere, für eure Verführer aus Angst zu Amokläufern zu werden. Lasst diese Zeit eurer gewaltigsten Anstrengung nicht mit einem Strafgericht enden, das ihr trotz aller Irrtümer nicht verdient habt. Das war es, was ich Besinnung in letzter Stunde nannte. Es ist keine Rattenfängermusik. Wenn ich hoffen dürfte, dass ihr Jungen wenigstens nicht taub geworden seid durch die Trompeten der sinnlosen Siege. Für mich ist das Renegatentum auch der Ursprung seines, ich sage mal, eigentlichen autobiografischen Schreibens. Man merkt, dass dieses autobiografische Schreiben, dieses explizite über sich selber Schreiben mit der Lösung vom Kommunismus verbunden ist. Und auch der Inhalt dieser Autobiografie ist jetzt, wenn man von der autobiografischen Theorie ausgeht, eigentlich auch sehr stark, dass man sagen kann, es ist eine politische Autobiografie, weil er jetzt nicht chronologisch linear sein Leben erzählt, sondern er greift Episoden aus seinem politischen Leben heraus, ergänzt diese um Geschichten aus seiner momentanen mexikanischen Gegenwart, also eine Art Rückblick, Bestandsaufnahme und dann in einigen politischen Traktaten, die am Schluss des Buches stehen, seine neuen Positionen selbstbewusst zu formulieren. Also diese Entwicklung vom kamouflierten Roman übers Tagebuch bis hin zur Autobiografie, die das selbstbewusste Ich zeigt, ist bei ihm, glaube ich, sehr stark mit der Lösung vom Kommunismus verbunden. Während er am Roman arbeitet, reflektiert Gustav Regler in seinem Tagebuch ständig die eigene Position. Eine Sisyphusarbeit. 14. Juli 1941. Ab heute bin ich ein Doppelagent. Um von Anfang an klar zu sein, es handelt sich um nicht weniger und nicht mehr als um mich. Um den Moralisten, der sich täglich die Schlachtpläne der Zukunft zuträgt. Den Utopisten, der nicht müde werden will, sich über Panoramas von Traumländern zu beugen. den Gläubigen, der einen Sinn in der Geschichte der Menschen mit verbissenem Wünschen zu sehen fortfährt. Das ist die eine Seite. Die andere aber protestiert. Oh, alle Vergleiche von Faust und seinem Teufel, von Quixote und seinem irdischen Sancho sind Literatur. Denn nun sind die zwei in einem und spalten sich täglich und lassen kein Ganzes mehr zurück. Dass Gustav Regler die Parteilinie verlassen hat, bleibt seinen Weggefährten aus der Zeit des Spanischen Bürgerkriegs nicht verborgen. Ernest Hemingway, der ihm den Weg ins mexikanische Exil geebnet hat, schreibt an Alfred Kantorowitsch: Lieber Canto, wie Sie bedauere auch ich viele der Dinge, die im Hinblick auf Gustavs Ansichten geschehen sind. Er ist so gut und so ehrlich. Und doch beherrschen seine Gefühle sein Denken, wenn er nicht unter Disziplin steht. Und seine Gefühle sind sehr stark und sehr zart. Aber sie bilden manchmal einen Nebel. Nach außen hin sondiert Gustav Regler nun offensiver die Fronten. Im Januar 1942 veröffentlicht er in der Zeitschrift Analysis unter Pseudonym eine Attacke auf kommunistische Politkader, die zu allen Weisungen aus Moskau Ja und Amen sagen. Zielscheibe ist der österreichisch-tschechoslowakische Schriftsteller Otto Katz, Deckname André Simone, der in Mexiko operiert. Reglers Pseudonym ist schnell gelüftet. Von nun an steht er endgültig als Renegat im Visier der Partei. Die Hexenjagd ist eröffnet. Man hat behauptet sofort, dass ich Nazi-Agent bin, dass ich von Himmlers Geld lebe, dass ich Luxuswillen hätte und 20 Mätressen und wie diese Dinge alle heißen. Man konnte ihm nichts Besseres nachweisen. Rückhalt sucht Regler bei Thomas Manns Sohn Klaus, der seine frühen Werke immer geschätzt hat. Coyoacán, 6. Februar 1942. Liebster Klaus Mann, in Leitartikeln nannte man mich einen Trotzkisten, was ich nie war. Am nächsten Tag forderten Katz Simone oder vielmehr die Leute, die er losschickte, die Zeitungen auf, noch weiterzugehen. Das taten sie und nannten mich, ich zitiere, einen Spion und Vertreter der 5. Kolonne im Dienst der nazifaschistischen Achse. Popular, 19. Januar, Titelseite. Befreundete Emigranten, die mit der Technik des Gasangriffs nicht vertraut waren, gaben eine ziemlich schwache Erklärung für mich ab. Katz Simone merkte, dass er einige Leute verschreckt hatte, und er fand einen neuen Trick. Er schickte 4 Männer, die im Lager Le Vernet 6 Wochen mit mir in einer Baracke lagen und dann zu den KP-Funktionären in die Nachbarbaracken gebracht wurden, in die Redaktionen, wo sie Erklärungen abgaben. Die dümmsten, die ich und meine Freunde in einem langen Leben liberaler Streitbarkeit je lasen. Sie behaupteten, ich sei ein Agent des Deuxième Bureau und hätte den Nazis Informationen geliefert und dadurch Frankreich rechtzeitig verlassen können. Selbst meine Tickets habe die Gestapo bezahlt. Die stalinistische Zeitung Voz de México, die regelrechte Pogromdrohungen gegen Serge Pivert und mich veröffentlichte, druckte eine Zeichnung, auf der aus Trotzkis Totenschädel ein Baum voller Schlangen wuchs. Auf einer dieser Schlangen stand mein Name, flankiert von Hakenkreuzen. Titel: Der Baum des Verrats. Er hat auf 3, 4, 5 Seiten, ich weiß nicht mehr, der Brief ist sehr lang, seinen ganzen Hass gegen diese Art von Parteikadern, die montags Ho und dienstags Hött rufen, die hat er in diesem Brief nochmal zusammengeballt. Und deswegen ist dieser Brief sehr bemerkenswert und stellt wirklich einen Markstein dar, auch in der Abwendung Reglers vom Kommunismus. Besonders rüde rechnet Egon Erwin Kisch mit Regler ab. In der Zeitschrift Alemannia Libre, Freies Deutschland, bezeichnet er seinen alten Freund als Meuchelmörder, Spitze und Verräter, als schmutzigstes und feigstes Element, als ehrgeizzerfressenen Kriecher, als zweitklassigen Schriftsteller, der sich von seinen Büchern dadurch unterscheidet, dass diese nicht verkäuflich sind. Er war sicher nicht eine so in Anführungszeichen bedeutende Persönlichkeit wie Trotzki, als dass er dort auf dieser Liste gestanden hätte. Aber seine ehemaligen Parteigenossen haben schon auch versucht, ihm zu schaden. Etwa wurde er auch in den USA denunziert als Nazi-Agent. Also er hatte auch schon in Angst gelebt und vor allen Dingen darf man auch nicht vergessen, dass es für ihn in Mexiko eigentlich auch ein Problem war, den Lebensunterhalt zu sichern. Also er lebte da zum Teil von Unterstützung aus Komitees. Hemingway hatte ihn etwas finanziell unterstützt und einige andere. Und seine Frau Marie-Louise hatte Bilder verkauft. Es war sicher kein einfaches Leben da in Mexiko. Also es war schon eine sehr vertrackte Situation für ihn. Also aber auch aus den Tagebüchern geht hervor, dass es immer wieder sein Wunsch war, in die USA zu kommen. Übrigens wollte er auch die Autobiografie Sohn aus Niemandsland bei den US-Behörden vorlegen, sozusagen als Leumundszeugnis für seine Person und seine Lösung vom Kommunismus. Wir waren bestochen von Wünschen. Wir verletzten die heilige Ordensregel der Utopisten, die Skepsis. Alle Utopisten hatten dafür zu büßen. Utopie ist Ziel, keine Erfüllung. Es geht nicht gut aus, wenn man sich und Utopia betrügt. Auch die Suche nach einem Verlag für seinen Roman »Sohn aus Niemandsland« zieht sich in die Länge. Am 27. November 1942 schreibt Regler an Eva Bates, die Ehefrau des englischen Schriftstellers. »Sohn aus Niemandsland« wurde von fast allen bedeutenden Verlagshäusern abgelehnt wegen seiner Kritik der russischen Politik. Seit ich fortfahre zu glauben, dass diese Kritik aufrechterhalten werden sollte, gerade weil jene russischen Arbeiter so gut kämpfen, muss ich befriedigt darüber sein, dass ein Verlag, The Dial Press, mit seinem Lektor Clement Greenberg, sich überhaupt nicht meiner politischen Haltung entgegenstellt. Dial besteht darauf, dass ich nicht ausstreiche, was ich wirklich denke. 3 Monate später die Ernüchterung. Greenberg fand, dass er sofort zu dem Buch sein Okay geben würde, wenn der erste, auf dem Postweg verlorene, aber wieder kopierte Teil so gut überarbeitet wäre wie der zweite, den er gelesen hatte. Greenberg ging zur Armee und ein Monsieur Leclerc kam an seinen Platz. Er würde dem Buch bedingungslos sein Okay geben, wenn der zweite Teil so gut wie der erste wäre, der in der Zwischenzeit angekommen war. Ein halber Greenberg und ein halber Leclerc hätten eigentlich eine ganze Annahme gemacht. Aber weil es Monsieur Leclerc ist, der jetzt befiehlt, muss ich seinen Ratschlägen folgen und die letzten 60 Seiten von Teil 2 ändern, die er zu persönlich fand. So ging ich zurück nach Mexiko und stehe um 5 Uhr morgens auf und schreibe und schreibe. Der Mann verlangte mehr Kritik im amerikanischen Teil des Buchs. Soll er haben. Möglicherweise ist sie dann zu stark und ich darf in 3 Monaten an die 4. Überarbeitung gehen. Auch die Veröffentlichung von Sohn aus Niemandsland scheitert letztlich. Für Regler ein Grund mehr, sich von der Vergangenheit abzuwenden und die Umgebung seines Exils zu erkunden. Er hat sich sehr vertieft dann in diese mexikanischen Mythen. Er hat ja sehr intensiv das erforscht. Er hat ja Expeditionsreisen gemacht, hat Ausgrabungen gemacht. Und das Zweite, was in diese Richtung geht, er hat sich mit übersinnlichen Phänomenen beschäftigt. Es ist noch viel Magie über dem Land. Nicht mehr in den Städten, durch die mit heulenden Sirenen die Ambulanzen des Roten Kreuzes rasen. Nicht mehr in den leeren Tempeln, wo Touristen Coca-Cola trinken zu gebutterten Sandwiches. Aber in jedem Dorf ist noch ein sehr bewachtes oder beachtetes Haus, zu dem heimlich Liebeskranke schleichen, zu dem laut weinende Mütter mit ihrem fiebrigen Kind gelaufen kommen. Und Rauch steigt dann aus den Kaminen. Und seltsames Gemurmel hört der Vorübergehende. Und er bekreuzigt sich oder wirft einen Stein gegen den Kaktuszaun. Es ist das Haus der Curandera oder des Zauberers. Der Curandera, die noch alte Rezepte von Kräutern hat. Und das zweite Gesicht. Ich bin weit ins Land gegangen und habe die Zauberer gesucht. Habe sie belauscht, habe ihre Schwüre aufgefangen, habe ihre Magie heimlich registriert. Und hier ist einer, ein Huichol. Bedenken wir immer, dass Krankheit identisch ist mit Besessenheit. Besessenheit von einem bösen Geist. Und so hören sie das Werben in dem Gesang ohne Instrumente, hören das schlecht verhehlte Drohen, hören die Hilflosigkeit und die Zähigkeit des Primitiven. Dann das Ende des Zweiten Weltkriegs. Für Gustav Regler kein Grund zur Euphorie. Hiobs Botschaften reihenweise. Seine Ehefrau Mieke stirbt an Krebs, die Rote Armee beschlagnahmt in Berlin seine von der Gestapo geraubten Unterlagen und schickt sie nach Moskau. Und ein Trauerbrief trifft ein, mit der Nachricht vom Tod seines Sohns Dieter. 4 Jahre zuvor war er als Rekrut an den Folgen einer Diphtherie gestorben. An seine Schwester schreibt Regler: Deine Nachricht war ein sehr schwerer Schlag. Erst seit dieser Endgültigkeit ist es mir klar geworden, wie sehr ich gehofft hatte, ihn wiederzusehen. Er hatte mich mehr begleitet auf meinen Irrfahrten, als ich hier schildern kann. Ich habe ein Buch an ihn geschrieben, Sohn aus Niemandsland. Er schien mir die bessere Fortsetzung von allem, an das ich geglaubt habe. Und es war ganz gleichgültig, ob er durch den Terror und einen irrigen Idealismus vielleicht sogar gezwungen worden war, an Dinge zu glauben, die ich von Anfang an bekämpft habe. Ich wusste, ich werde ihn wiedergewinnen, sobald ich ihn sehen werde. So ist es Trost und neue Verzweiflung zugleich, wenn du nun schreibst, dass sein Wunsch war, zu mir nach Amerika zu kommen. Zurück ins verwüstete Europa will Gustav Regler nicht. Als Renegat fürchtet er offenbar immer noch die Abrechnung durch ehemalige Genossen. Also siedelt er mit seiner dritten Ehefrau Peggy nach Tepoztlan über und wird Farmer im Tal von Atongo. 1947 erscheinen in seiner saarländischen Heimat 2 Bücher von ihm über Mexiko. Vulkanisches Land und Armimittel oder Die Geburt des Schrecklichen. Armimittel wird vom saarländischen Kultusminister als pornografisch eingestuft und verboten. Aus Veracruz schreibt Regler an die sozialdemokratische Volksstimme: In Berlin verboten, weil die dortigen Russen keine Wahrheit vertragen können. In der geliebten Saarheimat angegriffen. Ich habe dem offiziellen Vogelstrauß schon geantwortet und hoffe, er steckt den Kopf in den Sand nicht aus Angst vor seiner eigenen sexuellen Überfantasie, sondern aus Scham vor seinem faschistischen Benehmen und seinem albernen Bevormunden unseres witzigen Saarvolkes. 1949 reist Gustav Regler dann doch in seine Heimat, zum ersten Mal. In seinem Geburtsort Merzig an der Saar besucht er seine Mutter. Von da an kommt er immer öfter, auch weil der saarländische Rundfunk seine Essays über Mexiko sendet und ihn zu Diskussionsrunden einlädt. Also Regler ist nicht sanft geworden. Regler hat auch in den 50er Jahren ausgeteilt, gewaltig ausgeteilt, auch gegen hier bestimmte Repräsentanten an der Saar in der zweiten Abstimmung 1957. Er war ein glühender Ja-Sager, also er wollte die Europäisierung der Saar und er hat die Nein-Sager, die es damals ja mehrheitlich gab, jedenfalls die Protagonisten davon, einer hieß Heinrich Schneider, sehr heftig kritisiert und sie als das bezeichnet, was sie früher waren, nämlich alte Nazis. Dann eine verheißungsvolle Verlagsanfrage. Gustav Regler soll seinen abenteuerlichen Lebensweg beschreiben, in einem autobiografischen Roman. Titel: Das Ohr des Malchus, benannt nach der Episode aus dem Neuen Testament, als Petrus bei der Gefangennahme Jesu dem Knecht des Hohenpriesters ein Ohr abschlug. Die große Frage: Wie wird es Gustav Regler mit der Wahrheit halten? Wird er seine Vergangenheit schönen, die Irrwege begradigen? Ralf Schock: Die Autobiografie des Ohr des Malchus ist eine sehr geschickte Inszenierung zwischen Erlebtem, Inszeniertem und dramaturgisch Aufbereitetem. Deswegen liest sie sich ja auch, wie ich finde, so unglaublich spannend und interessant. Regler stellt sich ganz oft ins Zentrum der politischen Ereignisse, obwohl er, was man dann nachweisen kann, gar nicht wirklich dabei war. Da gibt es mehrere Szenen, der Ausbruch der Revolution in München, wie er davon in Heidelberg erfährt, auf einem Schiff, auf einem Boot mit einer Geliebten fährt er da, kann so nicht gewesen sein. Eine andere Sache, wie er in Berlin vor einem Balkon steht, wo Hitler eine Rede hält und er überlegt sich, ob er ihn erschießen soll, kann auch nicht so gewesen sein. Regler war zu diesem Zeitpunkt nicht da. Aber was er schafft, ist eine Dramaturgie, eine Spannung zu erzeugen in diesem Roman, sage ich jetzt, obwohl er als Autobiografie daherkommt, die einem die Lektüre unglaublich faszinierend macht. Mir jedenfalls ist das so gegangen. Ich kann mich an diese atemlose Lektüre erinnern, was der Mann alles erlebt, was er alles getan und was er alles gemacht hat. Dass das im Nachhinein so nicht war, historisch unkorrekt gewesen ist, hat mich dann doch nicht eigentlich geärgert oder ich war auch nicht enttäuscht. Das ist keine historische Darstellung, dafür liest man Geschichtsbücher. Das ist ein autobiografischer Roman über sein Leben und der gehorcht anderen dramaturgischen Regeln und Gesetzen und Notwendigkeiten als eine historische Darstellung. Deutlich wird vor allem Gustav Reglers Prägung durch die katholische Religion. Bei allem Hass auf die Amtskirche hat sie ihn nie losgelassen. Dr. Hermann Gaethje, Universität Saarbrücken. Das war eine Hassliebe zur Kirche. Ich meine, wenn man sein Werk durchliest, dann ist das voll mit religiösen Anspielungen. Der christliche Mythos bestimmt eigentlich sein Denken. Sie merken ja schon, Ur des Malchus, im Anfang war die Angst. Das ist ja schon der Bibel entlehnt. Auch einige Passagen aus seinem unveröffentlichten Roman Sohn aus Niemandsland hat Gustav Regler eingearbeitet. Und? Das Ohr des Malchus wird ein Erfolg, mit Übersetzungen ins Englische und Französische. Es gibt aber auch Kritik. So klagt Alfred Kantorowicz, sein alter Weggefährte aus dem Spanischen Bürgerkrieg, Regler habe mit dem Buch die Legende vom frühen Zweifler an der politischen Praxis der Kommunisten begründen wollen. Dabei sei er bis zum Bekanntwerden des Hitler-Stalin-Pakts mit der kommunistischen Sache voll und ganz identifiziert gewesen. Regler selbst äußert sich im saarländischen Rundfunk so. Ich bin nach Spanien gegangen von Paris aus, 1936, nach einem zweiten Besuch in Russland, der deshalb so besonders betrübend war, weil alle Freunde, Ärzte, Psychologen, Schriftsteller, die ich kennengelernt und auch lieben gelernt hatte, 1934 entweder verschwunden waren oder erschossen worden waren, dass es mir nur möglich war, durch eine sehr geschickte Schweigsamkeit und durch ein Nichtstellungnehmen noch mein Ausreisevisum wieder zu bekommen und mich dann eigentlich in den spanischen Bürgerkrieg hinein gestürzt habe, möchte ich sagen, aus dem Gefühl heraus, dass wenn Russland schon versagt hat in der moralischen Änderung der Welt, dass wenigstens diese überfallene Volksrepublik in Spanien mir wieder eine Möglichkeit gab, zu zeigen, dass ich nicht nur schreibe und nicht nur, wie man so schön sagt, mit der Feder die Leute aufhetze, sondern dass ich auch meine Haut zum Markt trage für meine eigenen Ideen. Und einer der Gründe, nach Spanien zu gehen, war der, dass ich, was ich jetzt betonen möchte, wusste, dass es sich nicht um einen roten Terror handelt, aber dass es wirklich der Überfall auf den Versuch einer Volksrepublik war. Ich bin dann einer der Begründer der Internationalen Brigaden geworden, wie Sie wissen, und habe das auch versucht, im Buch darzustellen, dass sich wirklich nicht um eine Polizeitruppe der Komintern handelte, sondern um eine letzte antifaschistische Brüderschaft von Leuten verschiedenster Nationen, verschiedenster Konfessionen. Und hier darf ich gerade in meiner katholischen Heimat auch einmal ein Faktum erwähnen, das vielleicht vergessen wurde durch die Propaganda. Wir waren trotzdem, wir linke Leute, republikanische Leute und alle Parteien waren, trotzdem in keiner Weise religionsfeindlich. In meiner Brigade wurde am Sonntag auf der sogenannten Roten Seite von der Republik getreuen Priestern die Messe gelesen. Für die DDR ist Gustav Regler als Renegat für immer unten durch. In der jungen Bundesrepublik dagegen kommt sein Bekenntnis zur Demokratie als Regierungsform der Zukunft natürlich gut an. Der Kampf geht insofern weiter, als ich persönlich trotz allem Zurückgezogensein von der Quellen und aktiven Politik, bis zum Lebensende nicht aufgeben werde, Diktaturen anzuklagen, für die Freiheit des Schaffens und für die Demokratie wirklich mich einzusetzen. Und so sehr verbraucht diese Worte klingen, so sind sie, haben sie für mich eine Bedeutung. Ich erinnere mich an Moskau, als meine Frau während einer großen Versammlung in einem Hotel Savoy plötzlich den Telefonstöpsel herauszog. Und als sie später fragte, sagte sie, ich habe entdeckt, dass unter dem Tisch ein Mikrofon ist. Wir haben das Mikrofon jetzt noch über dem Tisch. Und wir sollen dafür sorgen, dass es immer über dem Tisch ist und dass jeder zuhören kann und dass jeder auch gegenreden kann, wenn er anderer Meinung ist. Das ist der Sinn meines Lebens. Deshalb schließt das Buch Das Ohr des Malchus nicht ab mit einer letztlichen Philosophie, denn die Philosophie ist durch das ganze Buch hindurch, nämlich den Kampf für die Freiheit sowohl der Religion wie der Presse, die Freiheit der Versammlung sowohl wie der Menschlichkeit. Und ohne dass ich jetzt eine politische Rede hier halten will, will ich nur sagen, es geht weiter, weil einfach die Sauberkeit hergestellt werden muss, dort, wo sie verloren ging, und weil neue Begriffe wieder gesucht werden müssen, wo die alten immer wieder in Gefahr sind und bedroht sind. Zurück in die Bundesrepublik mit festem Wohnsitz will Gustav Regler definitiv nicht mehr. Das Land seines Exils, Mexiko, bleibt zwischen seinen vielen Reisen der Dreh- und Angelpunkt. Ich lebe übrigens noch in den Monaten, wo ich in Mexiko bin, mit einem Indio-Stamm in Tepoztlan, in den subtropischen Bergen, und züchte Bananen, Melonen, Erdnüsse und auch manchmal Bücher. Anfang Januar 1963 reist Gustav Regler mit Peggy nach Indien. Sein alter Freund, der Schriftsteller und Spanienkämpfer André Malraux, mittlerweile französischer Kulturminister, will ihm ein Treffen mit Premierminister Nehru vermitteln. Doch dazu kommt es nicht mehr. Am Nachmittag des 14. Januar 1963 stirbt Gustav Regler in Neu-Delhi an einem Hirnschlag. Die US-Wochenzeitung Time berichtet, Regler sei wegen des kriegerischen Grenzkonflikts mit China in Indien gewesen und habe eine internationale Brigade zusammenstellen wollen. Die Meldung entpuppt sich als eine typische Propaganda-Zeitungsente in Hochzeiten des Kalten Krieges. Wie Reglers Korrespondenz zeigt, hat er in Wirklichkeit wenige Monate vor seinem 65. Geburtstag für ein Buchprojekt recherchieren wollen. Er hat die letzten vielleicht 10 Jahre seines Lebens an einem Manuskript gearbeitet, das heißt Hellseher und Scharlatane. Das handelt von Leuten, die übersinnliche Fähigkeiten haben. Also er hat sich mit der Therese von Konnersreuth beschäftigt. Er hat sich mit dem Pater Pio in Italien beschäftigt, der diese Stigmatisierungen an den Händen hatte und so weiter. Seine Unterlagen und Korrespondenzen, von der Gestapo 1940 aus seiner Wohnung in Montrouge bei Paris nach Berlin und dann 1945 von der Roten Armee nach Moskau verschleppt, hat Gustav Regler nie wieder gesehen. In seinem Todesjahr 1963 lagern sie zum großen Teil, also bis auf hochbrisantes Material, wieder auf deutschem Boden. In Ost-Berlin, hinter der gerade errichteten innerdeutschen Mauer. Gustav Reglers Utopie scheint zu diesem Zeitpunkt nur schöne Sehnsucht. Trotz des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages, den Charles de Gaulle und Konrad Adenauer 8 Tage nach seinem Tod unterzeichnen. Ich bin Saarländer und habe von dieser Gegend, die immer der Streitball zwischen zwei großen Ländern war, doch ein sehr wesentliches mitbekommen, nämlich das Wissen um den Unsinn der Grenze und das Wissen auch um die Notwendigkeit, dass man die Grenzen aufhebt in einem geistigen Zusammengehen zwischen den Völkern, nicht nur von zwei Ländern, sondern von ganz Europa und der ganzen Welt. Herzasthma des Exils. Das Drama des Renegaten Gustav Regler. Feature von Christoph Wormweg. Es sprachen Frauke Pohlmann, Josef Tratnik und Bruno Winzen. Ton und Technik Hendrik Manog und Angelika Bruchhaus. Regie Thomas Zenke. Redaktion Sabine Küchler. Produktion Deutschlandfunk 2013.